Die Wintersonne ist kalt und hell, und der Himmel ist zart wie Wasser und Milch, wie eine ganz dünne Haut, die platzt, wann es sticht. Und der Apfelbaum ist schwarz und grün, und der Schnee will nicht fallen, und der Schnee will nicht fallen. Auf der Wiesen des Graus ist grau und wild. Und ich wander und wander und weiß nicht wohin und wozu. Und wann ich an früher denk, gibt mir mein Herz. Und der See ist gefroren, und das Eis ist ganz dünn, und unter dem Eis ist eine andere Welt, die nix von uns weiß und nix von uns will. Und die Robben schreien, fliegen wir heim, fliegen wir heim. Die Sonne steht schon tief, es ist Zeit, es ist Zeit. Und am Himmel, da wären's immer mehr hin.